denn, was ein Frauenherz heimlich bewegt, für wen es lodernd entbrennt. Doch plötzlich fühlst du, dass es für dich innig schlägt, wenn es dir selig bekennt. Einen wie dich könnt ich lieben, zärtlich und doch voller Glut. Einem so wie dir ganz gehören und ihm tausend Schwüre schwören. Einen wie dich könnt ich lieben, wie wär mein Herz ihm so gut. Einem so wie dir möchte ich geben meine Seele und mein Leben. Er soll mir alles sein, meine Sonne, mein Glück, meine Welt. Ich kann nicht sagen, was mir an dir so gefällt. Ist es dein Lächeln, dein Blick? Ich weiß nicht, ob ein Rausch, ob die Liebe mich hält. Ich fühl nur, du wärst mein Glück. Einen wie dich könnt ich lieben, zärtlich und doch voller Glut. Einem so wie dir ganz gehören und ihm tausend Schwüre schwören. Einen wie dich könnt ich lieben, wie wär mein Herz ihm so gut. Einem so wie dir möcht ich geben meine Seele und mein Leben. Er soll mir alles sein, meine Sonne, mein Glück, mein...